Das sind die aktuellen Themen. Joint Corporations endet heute, Bauarbeiten kurz vor dem Abschluss und Spitzenduell in Steimke. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Die Bauarbeiten in der Sporthalle in Wäschold und der Grundschule in Bücken stehen laut Bauamt kurz vor dem Abschluss. Auch die neue Asphalttragschicht beim Radweg zwischen Helgermissen und Würden soll demnächst eingebracht werden. Bauamtsleiter Rolf Walsch ist zuversichtlich, dass die Bauarbeiten zur nächsten Woche abgeschlossen werden. Heute endet die Bundeswehrübung Joint Corporations. 240 Soldaten aus 13 Nationen nahmen eine Woche lang an dieser Übung im Landkreis Nienburg teil. Diese gilt als weltweit größte NATO-Übung im Bereich zivil-militärischer Zusammenarbeit. Auch 50 Teilnehmer aus zivilen Institutionen waren beteiligt, wie auch die Polizei um Direktor Uwe Albers. Wir haben die Übung dadurch unterstützt, dass wir einige Rollenspieler gestellt haben. Die haben wir zur Verfügung gestellt für lagebedingte Szenarien, die dann durch die UFOR-Kräfte abgearbeitet wurden. Also wir unterstützen das sehr gerne, diese Übung der Bundeswehr. Und für uns ist es sehr interessant zu sehen, wie die Polizeikräfte vor Ort dann in solche Lagen eingebunden sind, welche Informationen wir auch liefern können, damit die Bundeswehr dann ihren Job machen kann. Am Mittwoch sind bislang Unbekannte zwischen 11 und 12 Uhr in ein Haus in der Nienburger Wilhelmshöhe eingebrochen. Die Täter haben zunächst versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies scheiterte, haben die Täter mit einem Stein ein Fenster zerstört und so Zutritt erhalten. Die Diebe konnten Schmuck und Bargeld erbeuten. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende kommt es am 14. Spieltag der Fußballbezirksliga zum Spitzenduell in Steimke. Der SVBE empfängt als Tabellenführer den TuS Sudweye. Für Drakenburg kommt es zu einem wegweisenden Duell. Für den aktuell Tabellenvorletzten geht es zum FC Sulingen, einem direkten Abstiegskonkurrenten. Weiterhin spielt Heiligenfelde gegen den SC Uchte und Landesbergen gegen Twistringen. Beginn der genannten Sonntagspartien ist um 14 Uhr. Bereits am Samstag spielt um 16 Uhr Maglohe gegen die SG Hoya. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.